Die südkoreanischen Massenmedien verlangen mit Nachdruck den Rücktritt der Präsidentin Pakgune. Die Internetzeitung Minsungae Seori vom 13. November brachte einen Leitartikel mit dem Titel »Die empörte Bevölkerung fordert den sofortigen Rücktritt der Präsidentin Pakgune«. Darin wurde betont, fast 30 Jahre nach dem Widerstandskampf für die Demokratisierung im Jahr 1987 hätten sich am 12. November zum ersten Mal 1 Million Menschen in Seoul versammelt. Die Voraussetzung für normale Staatsverwaltung sei der sofortige Rücktritt von Pakgune. Die Zeitung Gyeongyang Sinmun vom 14. November schrieb, die Kerzen von 1 Million Personen, die am 12. November die Stadt Seoul erhellt hätten, hätten gezeigt, dass der Rücktritt von Pakgune ein Befehl der Bevölkerung sei. Die Kerzen, die mit der Forderung nach dem Rücktritt der Präsidentin angezündet worden seien, würden letzten Endes zur neuen Ordnung und Ära führen. An demselben Tag veröffentlichte auch die Internetzeitung Minsok Ilbo einen Leitartikel unter dem Titel »Am besten muss Pakgune baldig zurücktreten«. Die Massenmedien berichteten darüber, dass die Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten, die über die Skandalaffäre von Pakgune und Choi Soon-sil empört ist, die beispiellos starke Bewegung für die Veröffentlichung der politischen Erklärungen entfaltet.